Was bleibt vom deutschen Kinojahr 2011? Welche Bilder haben nach dem Kinobesuch Bestand? Welche Themen setzen sich fest? Gerade junge Regisseure drehen häufig sogenannte Coming-of-Age-Geschichten, die von zaghaften Gehversuchen ins unbekannte Erwachsenendasein handeln. Doch lässt man die Arbeiten des deutschen Regienachwuchses Revue passieren, stellt man überrascht fest, dass die ersten Lieben längst gelebt sind, dass Beziehungen in ihren Grundfesten erschüttert werden, dass das Leben manchmal auch ohne große äußere Einflüsse aus den Fugen gerät. Warum steigt die Flugbegleiterin aus Pia Marais Film im Alter von Ellen kurz vor dem Start einfach aus dem Flugzeug und damit aus ihrem Leben aus? Es ist nur, dass ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ihr Freund versteht die Welt nicht mehr. Wann kommst du wieder nach Hause? Ellen, hörst du mir zu? In Jan Schomburgs Regiedebüt Über uns das All wiederum geht es um eine endgültige Trennung. Hier wird die von Sandra Hüller eindringlich gespielte Lehrerin Martha mit dem Selbstmord ihres Mannes konfrontiert. Wenn Sie psychologischen Beistand haben möchten, dann können wir Sie an jemanden weiterempfehlen. Also, wenn Sie mit jemandem reden wollen. Moment. Ich brauche überhaupt keinen psychologischen Beistand. Also, null. Ich gebe Ihnen mal meine Visitenkarte. Ja, danke, aber das ist vollkommener Quatsch. Mein Mann würde sich nicht das Leben nehmen. Und ich bin sicher, dass sich das aufklärt. Und ich, wenn Sie mich mal für einen Moment entschuldigen würden. Und nicht nur, dass Paul nicht mehr da ist. Er hinterlässt Martha ein Netz aus Intrigen und Lügen. Er war nicht der, als der er sich ausgegeben hatte. Sie wird sich fragen müssen, was für ein Mensch ihr Geliebter überhaupt war. Jedenfalls war er weder Arzt, noch hat er eine Doktorarbeit geschrieben. Paul Sabel, wer hat bei Ihnen promoviert? Bei mir promoviert? Ja. Wann soll das gewesen sein? Das war Ende April. Paul Sabel? Mhm. Also Sie haben seine Arbeit als Meilenstein bezeichnet, vielleicht. Ja. Ja, ich erinnere mich, der hat eine Prüfung bei mir gemacht, zweites, drittes Semester. Aber das ist mehr als 5 Jahre her, also länger. In Über uns das All begleiten wir eine junge Frau, die erfahren muss, dass ihre Biografie auf Illusionen und Lügen begründet war. Eine ähnliche Erfahrung macht auch die von Corinna Harfuch gespielte Mutter in Auf der Suche. In Jan Krügers Film ist ihr in Marseille lebender Sohn plötzlich verschwunden. Sie bittet dessen Ex-Freund, ihr bei der Suche zu helfen. Als die Polizei endlich weg war und ich allein in der leeren Wohnung stand, da hatte ich das Gefühl, in der Wohnung eines Fremden zu stehen. Das war eigentlich das Schlimmste. Also ich habe all die Jahre mit Simon regelmäßig telefoniert, aber in diesem Moment dachte ich, ich weiß gar nichts mehr von meinem Sohn. Wie er lebt, was er für Pläne hat. Wer ist mein Sohn? Wer war mein Freund? Haben wir mit Fremden zusammengelebt? Und was für ein Leben führe ich überhaupt? Das sind die Fragen, um die diese 3 Filme kreisen. Es sind spannende Filme, es sind Psychothriller der anderen Art. Man folgt Menschen, die eine innere Reise antreten, die ihr Ich neu definieren müssen. Es sind diese Identitätssuchenden, die vom Kinojahr 2011 in Erinnerung bleiben. Vielleicht, weil das Kino manchmal unbewusst die Dinge vorwegnimmt. Und weil die Erschütterung, die diese Figuren durchleben mussten, so etwas wie die Vorboten einer großen allgemeinen Verunsicherung sind.